Familie. Bitte Ihren Namen, Ihre Nummer, Ihre Nachricht. Wir rufen zurück. Frau Reschke, Sie kennen mich nicht. Mandungu ist mein Name. Bula Mandungu. Ich bin hier in Zaire in offizieller Stellung und habe darüber Ihren Mann kennengelernt. Ich würde sagen wollen, wir haben uns in dieser kurzen Zeit seines bisherigen Aufenthaltes angefreundet. Durchaus. Vielleicht hat er Ihnen von mir erzählt. Ich weiß, dass Sie miteinander in Kontakt stehen. Ich mache mir Sorgen um Harry. Er hat schlechten Umgang hier. Nicht jeder ist an der Schönheit des Sports, der Größe und Perfektion der Kämpfer interessiert. Manche Subjekte nehmen die Großzügigkeit unseres Präsidenten, der Welt diesen Boxkampf zu schenken, als Vorwand, ihre Charakterschwächen auszuleben. Ich glaube, ich bin mir sicher, dass Ihr Gatte sich zu sehr von diesen Subjekten beeinflussen lässt. In unser beider Interesse, falls Sie oder Ihr gemeinsamer Sohn wissen, wo er sich aufhält, wie er zu erreichen ist, teilen Sie mir dies umgehend mit. Bitte. Ich spreche zu Ihnen als ein Freund. Zaire 74. Kommt schnell, aber nähert euch vorsichtig. Hörspiel von Patrick Findeis. Im Anflug auf den Airport in Chile. Das Land flach und weit mit Ockerfarben. Ich halte Ausschau nach dem Kongo. Nach Dampfschiffen, die überladen mit Elfenbein und Sklaven, mit Kupfer und Kautschuk den Fluss hinabfahren. Nach einer Welt, die ich aus Büchern zu kennen glaube. Aber wir schreiben das Jahr 1974. Seit über 10 Jahren ist der Kongo unabhängig. Seit 5 Jahren heißt er Zaire, weil Präsident Mobutu Sese Seko den Namen authentischer findet. Ein neues, ein ausgedachtes Land, ein geträumtes Land. Die finsteren Herzen sind verjagt. Les Zairois sont fiers maintenant. Zaire, sein Stolz jetzt, sagt mir die Frau vom Zoll, als sie in meinem Koffer wühlt, in meinen Unterbuchsen. Un pays fort, un avenir solide, un dirigeant fort et notre président Mobutu. Ein starkes Land, eine starke Zukunft, ein starker Führer, unser Präsident Mobutu. Il est septième homme le plus riche. Und der 7. reichste Mann der Welt. Die Frau vom Zoll klappt meinen Koffer zu. Sieht mich lange an und lächelt schließlich. Jaloux? Neidisch, fragt sie und schiebt meinen Koffer über den Tisch zu mir hin. Auf einen wie Lumumba, den euer Mobutu von den Amis hat umbringen lassen, wäre ich neidisch, antworte ich. Un combattant pour le peuple du Congo, pas pour son portemonnaie. Die Frau vom Zoll blickt zu einem Mann in Uniform, der 20 Meter entfernt am Ausgang des Flughafens steht. Zu weit weg, als dass er uns hätte hören können. Sein silberner Revolver am Gürtel glänzt im Licht, das durch die Fenster fällt. Die Zollbeamtin schüttelt den Kopf wie eine Lehrerin, deren Schüler ein Schimpfwort benutzt hat. Vous ne devriez pas dire quelque chose comme ça. Sagen Sie so etwas nicht. Ich ziehe meinen Koffer vom Tisch. Ohne ein weiteres Wort. Flach. Einfarbig. Ausgebleicht. Der Himmel trüb. Schiefergrau. Die Sonne milchig. Ein blassroter Ball am Himmel. Kinshasa ist nur Savanne. Nichts grün. Nichts Dschungelbuch. Der Urwald beginnt irgendwo flussaufwärts des Kongo. Des Zaire, wie er jetzt heißt. Alles im neuen Kongo heißt Zaire. Alles Kongo ist umbenannt in Zaire. Der Fluss, Zaire. Das Land, Zaire. Die Währung, Zaire. Die Zigaretten, Fumée Zaire. Später werde ich auf den Kloschüsseln die Aufschrift Sani Kongo entdecken. Ganz klein und am Rand. Und mich fragen, was werde ich mich fragen? Ob die hier einfach nicht konsequent genug sind oder zu dumm? Oder zu faul, auch ihre Scheißhausschüsselfabrik umzubenennen von Sani Kongo in Sani Zaire? Werde ich mich das fragen? Ob sie den Aufwand für übertrieben halten, im ganzen Land die Kloschüsseln auszutauschen? Weil die eben hier Diktatur und Unterdrückung und Mord und Totschlag nicht so weit zu Ende denken, wie wir Deutschen das gemacht haben? In der Ankunftshalle geht George Foreman an mir vorbei. Einen deutschen Schäferhund an der Leine. Sein Tross aus Trainer, Manager und Betreuern einen Schritt hinter ihm. So einen Mann habe ich noch nicht gesehen. Er strahlt eine Ruhe aus, als wäre er kurz vor dem Einschlafen. Die Augen fast geschlossen. Nur Schlitze. Aber er nimmt alles wahr. Eine abgedroschene Redewendung, ich weiß, aber dieser Mann ist wie ein Raubtier, das im Schatten eines Baumes schläft und im Bruchteil einer Sekunde sein Opfer reißt. In der Ankunftshalle des Flughafens Entchili, Kinshasa, Zaire beginne ich mir ernsthaft Sorgen um Muhammad Ali zu machen. Dieser George Foreman ist so groß, so stark. Er hat Oberarme, wie gewöhnliche Männer Schenkel haben. Ich fürchte um das Leben von Muhammad Ali. Den Strom kann ich nicht entdecken vom Freeway nach Kinshasa-Stadt. Aber riechen ich den Zaire in der Luft, die durch das heruntergekurbelte Fenster des Mietwagens drängt. Schwer und süß und gammelig. Hyazinthen treiben büschelweise schimmelnd den Fluss hinab und verstopfen das breite Gewässer, das braun und brackig und träge dem Meer zufließt und die einstöckigen weißen Villen passiert, die sich wenige Meilen vor den Toren Kinshasas in Nsele am Ufer erstrecken. Aus ihrer Mitte ragt die Kongresshalle, kalkweiß und mächtig, umfunktioniert zur Trainingsstätte für die zwei gefährlichsten Männer unserer Zeit. Und hier, wo sonst Reden gehalten werden auf die Größe der Nation, ist das Klatschen von Boxhandschuhen auf Sandsäcken, auf Pratzen zu hören, das schwere Atmen zweier Boxer beim Sparring und ein lautes Goddamn Shit aus George Foremans Mund. Als Blut das Segeltuch des Ringbodens sprenkelt, das von seiner Augenbraue tropft, in die ihm sein Sparringspartner versehentlich den Ellenbogen gerammt und auf 2 Zentimeter das Bindegewebe bis zum Knochen geöffnet hat. Keine 5 Minuten und die Nachricht hat sich in ganz Kinshasa verbreitet. Bis in die Bar des Hotel Intercontinental. Mit dem orangebraunen Teppich, den dunklen Ratternsesseln, wo die Journalisten und Schriftsteller und Promoter und Geschäftemacher und Geheimdienstler stehen und sitzen mit Drinks in der Hand. Amis, Franzosen, Engländer, Südafrikaner. Ein Belgier hat sich hergewagt. Und keiner kann es glauben. Und einer sagt, was keiner hören will. Mit so einem Cut an der Augenbraue kann keiner seinen Titel verteidigen. Mit so einem Cut fällt der Kampf aus, sagt Bill Cardoso und klopft mir auf die Schulter. und bestellt sich einen Bourbon. Drei Finger hoch. Zur selben Zeit stehen schon Mobutus Fallschirmjäger in Enchili an den Gates für den Abflug, wo sich die Maschinen träge von der Startbahn lösen und in den schiefergrauen Himmel steigen. Die passen auf, dass kein Muhammad Ali, kein George Foreman das Land verlässt. Dass die so lange in Zaire bleiben, bis geboxt werden kann um die Krone des Schwergewichts. Alle anderen lassen sie gehen in den folgenden Tagen. Die Journalisten, die Fotografen. Sie verschwinden zurück nach New York, Paris, London oder Johannesburg. Die kommen schon wieder. Alle, die es sich leisten können, wiederzukommen, können gehen. Ja? Harry hier. Stefan schon zurück von der Schule? Ich habe kein Geld bekommen auf der Sparkasse gestern. Auf unserem Konto ist nichts mehr. Ich wollte nur sagen, dass ich hier bleiben muss. Der Kampf wird verschoben um 5 Wochen. Ich kann nicht da sein zu Stefans Geburtstag. Harry, das Geld. Warum hast du alles geholt? Womit soll ich denn zu essen einkaufen? Stefan hat die Goldmünzen in seiner Vitrine. Das habe ich mit ihm besprochen. Die bringt ihr ins Pfandhaus. Die löse ich aus, wenn ich zurück bin. Die sind doch alles, was ihm geblieben ist von meinem Vater. Das habe ich alles mit ihm besprochen. Du kannst doch nicht unser ganzes Geld nehmen und mir nichts sagen. 5 Riesen. Kostet allein der Flug hierher. Ich habe nichts mehr. Hab alles investiert für mein Buch. Das ist doch meine... Ingrid, unsere letzte Chance. Jetzt noch der verschobene Kampf. 3000 Mark spare ich, wenn ich hier bleibe bis zum Kampf. Bis dahin müsst ihr allein durchkommen, aber das schafft ihr schon. Das Haus durfte ich ja nicht beleihen wegen dir. Ingrid? Ich war immer an deiner Seite. Wie eine Bombe wird das einschlagen, das Buch. Lesereise, Talkrunden. Ich sehe mich schon im Sportstudio sitzen. Ingrid, Spiegel, Bestsellerliste, ganz oben, für Wochen. Harry, du hättest mir das sagen müssen mit dem Konto. Wie die geguckt haben in der Filiale. Die Münzen sind alle. Sag dem Jungen, ich ruf nochmal an. Gestern stand einer hier vor der Tür, der mit dir sprechen wollte. Ja? Siebmanns, Journalist. Zeitung oder Rundfunk? Habe ich nicht gefragt. Hat der wissen wollen, woran ich arbeite? Der wollte wissen, in welchem Hotel du bist in Kinshasa. Mehr nicht. Der hatte es eilig. Er musste zum Flughafen. Siebmanns? Ich weiß nicht, ob bei denen damals einer dabei war, der so hieß. Sag ja niemandem von denen, wo ich bin und woran ich arbeite. Sonst werde ich die wieder nicht los. Ich weiß doch nichts. Ich will auch gar nichts wissen. Ich muss nur jetzt von irgendwoher Geld bekommen. Sag dem Jungen, ich rufe an. Die Münzen sind alle. Mr. Siebmanns? Mr. Siebmanns? Message for you. Reschke. Reschke ist mein Name. Mr. Mandungu left a message for you, Mr. Siebmanns. I'm not Siebmanns. I'm not Mr. Siebmanns. Während Foremans Augenbraue verheilt, zucken die Blitze flussaufwärts des Zaire über dem Dschungel. Ihr Donner, noch entferntes Grollen. Die Regenzeit aber rückt näher und näher mit jedem Tag. Das Stadion für den Kampf hat kein Dach. Über dem Ring ist bloß eine Plane gespannt. Und obwohl ihnen nicht einmal der Wahnsinn ihres Diktators den Kampf garantieren kann, haben die Zaireois ihr Hab und Gut auf Ali gesetzt. Wettscheine erhalten, mit denen sie sich den Hintern abwischen können, sollte die Regenzeit vor dem neu angesetzten Kampftermin einsetzen. Ali Boumaye, rufen sie. Ali, töte ihn. Und sind sicher, dass der Kampf keinen anderen Ausgang haben kann als einen Sieg Alis. Um 6 fällt die Nacht vom Himmel. Die Kerosinlampen entlang der Boulevards leuchten auf. Der Rest der Stadt verschwindet im Dunkel der afrikanischen Nacht. Und Kinshasa hat das bisschen an Farbe, das es den Tag über zeigt, verloren. Die Erde ist schwarz, das spärliche Gras gelb und alle Gebäude sind grau. Wenn eins einst bunt bemalt wurde, ist die Farbe verblasst und blättert ab. Und das Grau darunter frisst sie auf wie ein Ausschlag. Das Gefieder der Silberreiher, die den Müll durchwühlen, ist schmutzig und stumpf. Und Cardoso scheucht einen Schwarm von ihnen auf. Sie verstreuen sich wie eine Handvoll achtlos geworfener Kiesel im Nachthimmel. Cardoso will mir eine 6 Meter lange Python in einem Abwasserkanal zeigen, die einen ganzen Schäferhund verdaut. Kann die Stelle aber nicht wiederfinden. Falls du jemanden anfährst. Ja. Sei es bei Tag, sei es bei Nacht. Wenn du jemanden etwas, einem Menschen, ein Kind, eine Ziege überfahren solltest, fahr weiter. So schnell du kannst. Bleib ja nicht stehen. Die Leute hier warten nicht auf die Polizei. Sie reißen den Fahrer samt Wagen sofort in Stücke. Ein einziger Windstoß bläst die lange Reihe der Lagerfeuer aus, die die Nachtwächter, die vor dem Eingang der Geschäfte in den Galerie Präsidentiel auf Bastmatten schlafen, entzündet haben, nachdem es dunkel geworden ist. Und mit dem nächsten Windstoß brennen die Feuer der Reihe nach wieder auf. An den schwarz gestrichenen Wänden des Club de Paris kondensiert das Wasser. Tropft von der Decke. Während ein dicker Mann mit seiner Band auf der Bühne vom freien Zaire singt. Wir sind die einzigen Weißen im Raum. Ich blicke mich um. Die Frauen sind schön und schmal. Und manche so zierlich, dass es nicht das Licht des Stroboskops braucht, das ihnen für Bruchteile von Sekunden die dicke Schminke aus dem Gesicht brennt, um zu erkennen, dass das keine Frauen sind, sondern Mädchen sind. Die Männer betrachten uns. Hin und wieder blitzt der Griff einer Pistole unter dem Jackett hervor, die in den Hosenbund geschoben ist. Sie haben dicke Bündel mit Dollarscheinen in den Hosentaschen, von denen sie großzügig abzählen. Mobutu hat 1000 Gangster einsammeln lassen von seinen Fallschirmjägern in ganz Kinshasa. Und sie in die Katakomben vom Stadion bringen lassen. Dasselbe, in dem der Kampf stattfinden wird. Und 100 von denen wurden ausgewählt. Ganz zufällig. Einbrecher, Auftragsmörder, Bandenbosse, Zuhälter, Hütchenspieler, Taschendiebe, alles dabei. Die wurden dann erschossen vor den Augen der restlichen 900. Und die haben die Nachricht verstanden und sie hinausgetragen in die ganze Stadt. Dass es jeden von ihnen erwischen kann, wenn sie nicht alle die Finger stillhalten, solange die Leute vom Fernsehen, vom Radio, von den Zeitungen da sind wegen des Boxkampfes. Dass sie sich nicht die Finger verbrennen an den Leuten aus Europa und den USA. Damit die schreiben und vor der Kamera über eine Stadt sprechen können, in der nichts Böses geschieht. Ich habe heute Nachmittag 1000 Dollar auf Muhammad Ali gesetzt. Auf ein K.O. von ihm. Das glaube ich dich. 8. Runde. 1000 Dollar? Ja. Mein letztes Geld. 1000 Dollar? Ich habe nicht lange nachgedacht. Frau Reschke, Bula Mandungu hier. Sie haben noch nichts von Harry gehört. Soweit es mir meine Zeit erlaubt, habe ich die Stadt nach ihm abgesucht. Frau Reschke, haben Sie Vertrauen zu mir? Bitte. Ich wusste von den Problemen Ihres Mannes längst bevor ich ihn kennengelernt hatte. Ich weiß alles über die zum Boxkampf angereisten Menschen. Das gehört mit zu meinen Aufgaben hier in Zaire. Darf ich Ihnen beschreiben, wie ich Ihren Mann zum ersten Mal sprach? Vor einem Nachtclub der unteren Kategorie. Rotlichtmilieu, würden Sie dazu sagen. Zusammen mit Cardoso, einem Amerikaner, ein zweifelhaftes Subjekt. Ich stellte mich Ihrem Mann vor. Wir kamen ins Plaudern. Harry Reschke. Es freut mich immer, wenn jemand aus der Heimat von Beethoven, Schopenhauer und Bach sich für die Kultur, für die Amüsements meines Landes interessiert. Ich hatte das Glück, in Ihrem Bruderland studieren zu dürfen. In Leipzig und Ost-Berlin. Kurt Masur mit dem Gewandhausorchester. Am Schiffbauer Damm. Die Weigel als Mutter. Eine große Zufriedenheit erfüllt mich noch heute, wenn ich daran zurückdenke. Wie unhöflich von mir, ich habe mich Ihnen gar nicht vorgestellt. Ich bin Bula Mandungu. Herr Cardoso und ich kennen uns bereits. Präsident Mobutu hat mich mit der ehrenvollen Aufgabe betraut, für die Sicherheit und das Wohlbefinden aller professionell am Boxkampf Beteiligter zu sorgen. Mr. Reschke und ich fühlen uns hier sehr sicher. Vielen Dank, Mr. Mandungu. Ja, ja. Ganz und gar. Wissen Sie, Herr Reschke, der Name Patrice Lumumba ist einer der Namen, die in unserem schönen Land nicht mehr gern gehört werden, weil sie an eine Zeit erinnern, in der vieles für unser Volk auf dem Spiel stand. Und die Menschen sind sehr froh, dass diese Zeiten nun vorbei sind, dass es Stabilität gibt, Fortschritt, Zukunft. Dass wir nicht auf einen großen Bruder in Moskau hören müssen. Sehen Sie, dieses wunderschöne Sportereignis, weswegen wir und Sie, Sie alle sich hier versammeln, würde nicht stattfinden, wenn Lumumba seine Pläne für unser Land hätte umsetzen können. Wäre es angemessen gewesen von mir, Herr Reschke, damals bei meiner Ankunft in Schönefeld, einer Ihren diensttuenden Bürgerin ungefragt mitzuteilen, dass ich einen Herrn Adenauer, einem Herrn Ulbricht vorziehen würde, in seiner Eigenschaft als Führer des mich begrüßenden Landes? Während meiner Zeit in Ihrem wunderschönen Bruderland, das so beseelt ist von Schönheit, habe ich trotz der großen, großen Unterschiede nie vergessen, warum ich dort war. Niemand musste mich daran erinnern. Ich hatte den Auftrag zu lernen, wie ein Staat organisiert ist, wie er für Sicherheit sorgt. Und das habe ich gut gelernt, glauben Sie mir. Und ich habe gelernt, alles zu sehen und alles zu hören. Und wenn ich genau hinhöre und hinsehe, glaube ich zu erkennen, dass Sie nicht hier sind, um über einen Boxkampf zu schreiben, sondern Propaganda über unser Land zu verbreiten, die die aktuellen Umstände nicht im geringsten widerspiegelt. Ich kann Ihnen nur raten, dies sein zu lassen. Wir waren uns sofort sympathisch. Ich wusste damals noch nicht, in welche Bedrängnis sich Ihr Mann durch diesen Cardoso gebracht hatte, der nicht zum Vergnügen in dieser Bar war, sondern um Nachschub an Drogen für seine westlichen Kunden im Hotel zu kaufen, Frau Reschke. Ich bestellte ihm noch Grüße von Herrn Siebmanns, der auch bei Ihnen vorstellig geworden ist, wenn ich recht informiert bin. Ich mache mir Vorwürfe, mich damals nicht mehr um ihn gekümmert zu haben. Verzeihen Sie. Regen fällt. Leicht. Ein Sprühen fast nur. Wir heben den Blick zum schwarzen, sternlosen Himmel. Ein Windstoß und der Regen endet. Cardoso schüttelt den Kopf. Mandungu lächelt. Das rote Licht des Schriftzugs über der Tür des Club de Paris bricht sich im silbernen Revolver an seinem Gürtel. Er verabschiedet sich nicht. Er steigt in seinen Mercedes und fährt davon. Es riecht nach allem, wofür es keine Worte gibt. Ich blicke wieder in den Himmel. Nichts bewegt sich. Alles umsonst, denke ich. You're not answering your phone, Mr. Siebmans. There have been calls for you. Mein Telefon funktioniert auch nicht. Your wife left a message, Mr. Siebmans. Reschke. My name is Reschke. Muhammad Alis Wohnzimmer ist ein großer Albtraum. Eine Turnhalle. Meterlange Sofas bezogen mit grünem Samt. Orangefarbene Kissen darauf. Die Sessel genauso. Ein Couchtisch in dunklem Braun teilt den Raum. Ein Fernseher in der Ecke läuft. Angelo Dundee und Bondini Brown sitzen davor und beachten mich nicht. Hinter dem Fenster das Ufer und der Zaire. Ich glaube, einen Leguan zu sehen, wie er über den Rasen geht. Vorbei an dem kleinen weißen Bus, der am Rand der unbefestigten Straße steht. Ein Mann kommt langsam vom Ufer auf das Haus zu. Ali ist nicht hier. Ich fühle mich wie auf einem Geburtstag, zu dem ich nicht eingeladen bin. Aber Alis Trainer und sein Assistent vor dem Fernseher scheinen sich nicht an mir zu stören. Ich bin wegen Cardoso hier reingekommen. Er hat gesagt, Ali kommt bald. Dann stellt er mich ihm vor. Dann kann ich ihn interviewen für mein Buch. Dann kann ich ihm alle Fragen stellen. Zur Nation of Islam, zu seinen politischen Ansichten, zum Rassismus in den USA, zu den Befreiungsbewegungen in Afrika. Cardoso hat den Raum verlassen und ist nicht wiedergekommen. Ich weiß nicht, wie lange er schon weg ist. Vielleicht sitzt er jetzt irgendwo mit irgendwem anders und dreht wieder einen dieser Joints, die die Größe einer Fackel haben und qualmen wie ein brennender Heuschober. Ich schließe die Augen und muss mich anstrengen, sie wieder zu öffnen. Ich habe alle Fragen an Ali vergessen. Ich weiß nicht, wo mein Notizbuch ist. Ein Mann betritt den Raum. Anzug, Krawatte, Mitte 50 vielleicht. Er betrachtet mich und lächelt. Er hat zwei Gläser und eine Flasche Schnaps unter den Arm geklemmt. Seine freie Hand ist eingegipst. Er setzt sich neben mich, stellt mir ein Glas hin und gießt ein. Er lässt den Verschluss der Schnapsflasche fallen, schüttelt den Kopf, hebt die eingegipste Hand hoch. Meine Schwester war Nonne, ausgebildet als Hebamme, paar Jahre älter als ich. Hat schon als junges Mädchen für Afrika geglüht, Gottes Wort dort zu verkünden, Gottes Werk zu tun und so viele schwarze Babys zu retten für den Herrn, wie es in ihrer Macht steht. Bis ihr Orden sie endlich schickte, hierher in den Kongo. Ein paar hundert Kilometer von hier, wo wir jetzt sitzen. Mitten im Dschungel. Mücken, Hitze, Tod und Teufel. Kleine Mission, große Probleme. Bevor sie dort war, starben die Kinder und die Frauen bei den Entbindungen wie die Fliegen. Meine Schwester arbeitete und arbeitete und arbeitete rund um die Uhr mit einer Hingabe, einer Totalität und einer Wut, einem Furor, der eigentlich schon unchristlich war. Und sie verlor kein Baby, keine Mutter. Als ich sie besuchte, war sie dünn geworden wie ein Strich und krumm wie eine Sichel. Aber sie hatte so eine Energie. Und ich dachte, als ich sie so ansah, wie sie die Kinderchen schaukelte, den matten Müttern über die Köpfe strich, die Stirnen trocknete, sie sei der glücklichste Mensch der Welt. Ein Mensch, der vollständig seine Erfüllung gefunden hat. Am Abend, bevor ich abreiste, erzählte sie mir beim Essen zwischen Haupt- und Nachspeise, dass sie die Schwarzen hasse. Alles an ihnen. Ihren Geruch, ihr Aussehen, ihre Haut, ihre Stimmen. Die schmalen Becken der Frauen, die das Gebären so schwer machten. Dass sie ihrem gesamten Wesen gegenüber mit tiefem Hass erfüllt sei, sagte sie mir. Der Priester kam an unseren Tisch und wir hatten keinen Moment mehr unter vier Augen den Rest des Abends. Nächsten Morgen reiste ich ab. Sie erkrankte an Malaria wenige Wochen später und starb. Einfach so, Lichter aus. Aber noch heute, 25 Jahre später, verehren die Menschen dort meine Schwester. Das kleine Krankenhaus trägt ihren Namen. Über dem Eingang hängt ihr Porträt. Ich war vorgestern da. Ich drehe mich um, als ich jemanden den Namen meiner Schwester rufen höre und sehe eine Mutter, die nach ihrem Kind ruft. Kohlrabenschwarz, das kleine Ding. Und ihr Kind war nicht das Einzige, das auf den Namen reagiert. Da bin ich die Stufen zum Krankenhaus heruntergestolpert. Dreimal gebrochen. Das Handgelenk. Ich habe mir mal als Kind das Bein gebrochen beim Kicken. Habe es nicht bemerkt. Bis ich zu Hause war und meine Mutter meinte, das Bein sieht so komisch krumm aus. Eine alte Frau mit nur einer Hand hat dem Arzt assistiert. Sie wünschte noch, ein Handgelenk zu haben, das sie sich brechen könne, hat sie gesagt und ihren Stumpen hochgehalten und gelacht. 6 Wochen Gips. Danach konnte ich nicht mehr kicken. Nicht dribbeln, nicht schießen. Irgendwas war unreparierbar kaputt gegangen in meinem Bein. Hand abhacken, das war hier groß in Mode. Als Leopold von Belgien hier noch das Sagen hatte, wussten sie das? Wegen jeder Kleinigkeit als Strafe. Zack! Und die Soldaten mussten jede verbrauchte Gewehrpatrone nachweisen, dass sie nicht gewildert haben damit oder Patronen sammeln für einen Aufstand. Nachweisen mussten sie die Patrone mit der Hand von dem, den sie erschossen haben. Nur haben eben viele doch gewildert und brauchten dann eben eine Hand von jemandem. Dann nahmen sie die von einem, der gar nicht erschossen worden war. Zack. Zehn Millionen Menschen in 20 Jahren unter Leopold hier im Kongo tot. Verhungert, zu Tode gepeitscht, verblutet nach Handabhacken, spanische Grippe. 10 Millionen. Haben die Belgier hinbekommen, dass das nie an die große Glocke gehängt wurde, muss man sie für beglückwünschen. Waren ja hier, um den armen Teufeln zu helfen, die nicht um Hilfe gebeten hatten. Er schenkt nach. Wir trinken. Er schenkt nach. Er gibt mir eine seiner Zigarren. Ich warte auf Ali, der nicht kommt. Auch Cardoso kommt nicht wieder. Der Rauch unserer Zigarren wabert im Raum. Dundee und Brown schalten den Fernseher aus und gehen. Der Mann lächelt. Ich weiß nicht mehr, ob er sich mir vorgestellt hat oder nicht. Aber die beschweren sich nicht, die Kongolesen. Entschuldigung. Die Sairoa jammern nicht herum. Manches Volk könnte sich eine Scheibe abschneiden von ihnen. Ich sehe den Mann lange an. und bin mir sicher, er hat sich nicht vorgestellt. Er lächelt. Ich versuche zu verstehen, was er eben gesagt hat. Sind Sie auch wegen dem Boxen hier? Raketen. Raketen? In unserer schönen Heimat mit den Sozis in der Regierung. Überwacht von den sogenannten Alliierten. Was glauben Sie, wie viele Tests, wie viele Raketenabschüsse könnte man dort durchführen? Keinen einzigen. Richtig. Deutschland will hier Raketen testen. Ein paar mutige Männer nehmen das in die Hand. Die Deutschen werden es ihnen dann noch danken irgendwann. Zum Zwecke der zivilen Raumfahrt. Satelliten. Satelliten sind die Zukunft. Telefon, Fernsehen, Wetter, alles über Satelliten da oben. Aber wer Raketen hochschießen kann, der kann sie zur Not auch weit schießen. Zeiten ändern sich ja auch irgendwann wieder. Er gießt den Rest aus der Flasche in unsere Gläser. Wir trinken sie aus. Ich frag mich wieder, ob er sich mir vorgestellt hat. Er lächelt. Ich denke an meinen Vater. An den gelben Pullover, den er im Winter jeden Tag trug über Hemd und Krawatte. Ein schöner Kontrast zum Dunkelblau seines Sakkos. Zwei identische Stücke hatte er davon im Schrank. Und wie er einmal, der Vater kam immer zum Mittag nach Haus von der Arbeit, als der Mutter der Servierlöffel in die Soße fiel und die auf den gelben Pulli spritzte, wie er da den Fleck betrachtete und schwieg, aber langsam einen roten Kopf bekam, wie er dann den Blick hob und die Mutter ansah und in einem Ton sagte, als kommentiere er das Wetter: Solche ungeschickten Weiber wie dich haben wir damals sofort aussortiert an der Rampe. 100.000 Quadratkilometer stehen uns zur Verfügung. Die Hälfte des Gebietes, das Sie die Bundesrepublik Deutschland nennen. Mobutu ist ein Freund der Deutschen. Mobutu ist ein Freund aller Völker, die für ihre Sache einstehen, die sich nicht am Gängelband führen lassen wollen. Vielleicht laden Sie Ihre ganzen Freunde, die Filbingers, die Schleiers und wie sie alle heißen, in den Kongo ein, dass die dem Mobutu zeigen können, wie man das richtig macht mit dem Faschismus. Dann werden wir die endlich los. Wir waren immer überall und werden immer überall sein. Mal mehr, mal weniger. Wir werden sie schon noch los. Sie suchen sich besser jemanden, der sie in ihr Hotel zurückfährt. Ich warte noch auf Ali. Ich will ihm ein paar Fragen stellen. Der wohnt aber gegenüber. Um die Uhrzeit ist er schon im Bett normalerweise. Er steht ja um 3 in der Früh auf, um laufen zu gehen. Ich blicke aus dem Fenster. Die Sonne ist untergegangen. Ich sehe einen Mann aus der Villa auf der anderen Straßenseite kommen. Er trägt eine Lederjacke, lange Haare. Dünn ist er und brennt sich eine Zigarette an, im Schein der Kerosinlampe. Im Zimmer nebenan höre ich etwas umfallen. Ah, der Herr Siebmanns hatte Audienz bei Muhammad Ali. Es freut mich für ihn, ein Landsmann. Der Herr Springer persönlich hat ihn unter seine Fittiche genommen, hört man. Kennen Sie ihn? Ein schwarzer Mercedes mit getönten Scheiben hält am Straßenrand. Siebmanns geht langsam zum Wagen. Der Chauffeur öffnet ihm die Tür. Bevor Siebmanns einsteigt, nickt er in unsere Richtung. Als der Wagen abfährt, denke ich an mein Manuskript, auf dem kleinen Schreibtisch, am Fenster, in meinem Zimmer, an meine Notizen. Die Kassetten vom Diktiergerät. Sie waren lange krank. Sie sollten sich schonen. Ich hätte Ihnen nicht so viel Schnaps einschenken sollen. Das ist nicht das Richtige für jemanden mit Ihrer Krankheitsgeschichte. Was wissen Sie darüber? Sie haben mir davon erzählt, wie Sie auf Ihren Sohn Stefan los sind, weil Sie dachten, in Ihrer Psychose, er wäre auf Sie angesetzt, würde Sie bespitzeln, Ihnen Ihre besten Ideen stehlen wollen. Dann die Monate in der Geschlossenen, die Probleme mit Ihrer Frau, mit der Redaktion. Jetzt das Buch, das Sie schreiben werden, das Sie groß rausbringen wird. Davon habe ich Ihnen gegenüber nicht gesprochen. Wie Sie meinen. Der Mann lächelt, sieht mich milde an. Ob Inge diesem Siebmanns erzählt hat von der Geschichte mit Stefan? Der Siebmanns hat es dem Mandungu und dem Kerl hier erzählt. Dass die mich weich klopfen. Dass Siebmanns an mein Manuskript kommt. Dass er dann in der Sportschau sitzt. In den USA auf Lesereise geht. Muhammad Alis Wohnzimmer ist ein großer Albtraum. Eine Turnhalle. Meterlange Sofas, bezogen mit grünem Samt. Orange Kissen darauf. Die Sessel genauso. Ein Couchtisch in dunklem Braun teilt den Raum. Ein Fernseher in der Ecke läuft. Ich sitze zwischen Angelo Dundee, dem Trainer, und Bundini Brown, dem Assistenten von Ali. Bundini klopft mir auf die Schulter, hat mir Tee eingegossen. Als sich die Tür öffnet und Ali eintritt. Er strahlt, er leuchtet. Ich fühle mich wie ein Kind in seiner Anwesenheit. Das muss der schönste Mann sein, der je auf Erden gewandelt ist. Ein Gott, der in 3 Wochen zur Schlachtbank geführt wird. Die Angst in den Augen seiner Trainer und Betreuer, dass George Foreman Ali umbringen wird im Ring, stachelt ihn an, immer weiter zu scherzen, zu reimen, sich lustig zu machen über seinen Gegner. Es ist anstrengend für ihn geworden zu trainieren. Die Kraft, die Ausdauer kommen nicht mehr von allein. Nach den Jahren, die er gezwungen war, zu pausieren. Er setzt sich mir gegenüber, fordert mich mit seinem wachen Blick auf, das Interview zu beginnen. To be black and conscious in America is to be in a constant state of rage. If I may quote the American writer James Baldwin. Mr. Ali, Muhammad, the amount of anger you must have felt in your life, can you describe it? Ali sieht mich an. Ein Lächeln, das er zu verstecken sucht. Wo mein Diktiergerät sei, fragt er, und ich antworte, dass ich es vergessen habe und halte mein Notizbuch und meinen Bleistift hoch. Er spricht nicht. Er ist beeindruckt von meiner Frage. Ich kann sehen, dass er nach Worten sucht. In einer hilflosen Geste breitet er die Arme aus, streckt sich und schüttelt den Kopf. Er kann mir nicht sagen, wie viel Wut er empfunden hat in seinem Leben. Als kleiner Junge, als Mann, als Boxweltmeister aller Klassen. Ja? Ich bin. Mach dich fertig. Ich erwarte dich in der Lobby. Na los! Eine Statue von Henry Morton Stanley liegt am Ufer des Zaire. Sie muss 6-7 Meter hoch gewesen sein, als sie stand. Die Füße und die Hälfte der Unterschenkel fehlen. Sie liegt mit dem Gesicht im Dreck. Die undankbaren Kongolesen haben den Mann, der sie zivilisierte, der ihnen ihr Land und ihre Freiheit stahl, im Auftrag des belgischen Königs hier hingeworfen, aber nie vergessen. Bula Matari nennen sie ihn, den Steinebrecher. Cardoso sitzt auf dem Kopf der Statue. Er dreht den Joint zu Ende und brennt ihn an. Willy Pep. Kennst du den? Na klar. Den Federgewichtler. Klar. Der hat mal gesagt, zuerst gehen deine Beine, dann verlierst du deine Reflexe, dann deine Freunde. Ich glaube nicht, dass Ali noch die Beine und den Kopf hat, um die ganze Nacht zu tanzen. Foreman wird ihn totschlagen. Wir müssen was tun wegen deinen 1000 Dollars. Und ich weiß auch was. Ich fahre. Neben mir der alte schwarze Mann, der Fetischeur, der Geistheiler, den Cardoso mit einem Bündel Dollarscheine aus seinem einstöckigen Haus in einer unbeleuchteten Straße ohne Kanalisation gelockt hat. Cardoso sitzt mit einer Flasche Bourbon auf der Rückbank. Wir lassen die dunklen Straßen Kinshasas hinter uns und fahren in die tiefschwarze Nacht der Ebene des Kongo-Beckens. Die Flasche kreist von Cardoso zum Alten, zu mir, zu Cardoso. Der Fetischeur schüttelt den Kopf und wiederholt: Êtes-vous sûr? Sind Sie sicher? Sind Sie sicher? Er heißt mich rechts abbiegen, auf einen Feldweg. Er sagt uns, dass wir zum Grab von Kuku Pemba fahren. Dass das ein magischer Ort, ein gefährlicher Ort sei. Dass wir tun sollen, was er sagt. Dass wir sehr aufpassen müssen. Und dass der Fluch, den wir auf George Foreman legen wollen, hier ausgesprochen am meisten Chancen auf Gelingen habe. Kuku Pemba sei ein mächtiger Urahn, sagt der Alte. Er war der Erste hier, der den weißen Dämon Stanley persönlich erblickt habe. Kuku Pemba und der Bula Matari. Beide seien sie auf ewig gefangen in der Zwischenwelt, wo sie alles hören, aber nichts sehen könnten. Wo sie sich verzehrten nach den Freuden des Lebens. Ein kaltes Bier, eine warme Frau, ein blutiges Stück Fleisch. Doch besäßen sie weder Lippen, um das Bier zu trinken, noch Arme, um die Frau zu halten, noch Zähne, um das Fleisch zu kauen. Cardoso lacht auf dem Rücksitz und brennt eine seiner Kongo-Grasfackeln an, als der Alte mir befiehlt, rechts ranzufahren und anzuhalten. Es ist still, als wir aussteigen. Kein Tier gibt laut, kein Nachtvogel, keine Hyäne. Wir treten vor ein mit Marmor gefasstes Quadrat, das mit Sand ausgestreut ist. Kein Grabstein, kein Name, kein Schmuck. Kuku Pemba, sagt der Alte. Cardoso sieht mich enttäuscht an. Er hat Voodoo erwartet. Opfergaben, Fotos, Totenschädel, Rumflaschen und Gläser, Zigarren mit Nadeln durchbohrte Puppen. Deswegen ist er hier. Deswegen hat er das alles bezahlt. Aber das Grab von Kuku Pemba sieht aus wie ein Sandkasten in einer Bauhaussiedlung. Der Fetischeur lässt sich von Cardoso den Zettel geben, auf dem wir unseren Fluch notiert haben, dass Foremans Schläge keine Wirkung hinterlassen bei Ali, dass er in die Luft schlägt, dass er nicht atmen kann vor Anstrengung, dass Ali ihn in der achten Runde aber erst ausnockt, damit wir etwas haben vom Kampf und doch nicht zu lange leiden müssen mit ihm. Mit einem hölzernen Löffel gräbt der Fetischeur ein kleines Loch in das Grab, in das er unseren Zettel legt. Er reißt ein Streichholz an und verbrennt den Zettel. Im Auflodern der Flammen meine ich, einen Schatten zu sehen, der sich auf uns zubewegt. Es ist still. Keiner spricht. Nicht mal der Wind raschelt in dem Baum am Eingang zum Friedhof. Auf dem Weg zurück nach Kinshasa will der Fetischeur auf der Rückbank neben Cardoso sitzen. Als wir die ersten Lichter der Hauptstadt passieren, fragt er, ob wir den Schatten am Grab gesehen hätten. Der wäre uns gefolgt. Ein Geist, der Ndoki, säß auf dem Beifahrersitz. Der Ndoki würde mich anlächeln, sagt der Fetischeur. Er müsse Gefallen an mir gefunden haben. Er glaube, der Ndoki habe Gefallen an meinen Zähnen gefunden. Yes? A message for you, sir. Sir, a message for you. Thank you, sir. würde mich freuen, Sie heute Abend um 19 Uhr in der Bar auf einen Drink einladen zu dürfen. Ich bin sehr interessiert zu hören, wie Sie mit Ihrer Arbeit vorankommen. Ihr Andreas Siebmanns. Ja? Ich habe keine Verbindung zu euch bekommen. Was ist denn los? 600 Mark habe ich gekriegt für die Münzen von Stefan. Ich renne von Supermarkt zu Supermarkt auf der Suche nach Sonderangeboten. Ich verspreche dir, mit dem Buch wird alles gut. Ich habe Ali interviewt. So hat noch keiner mit ihm gesprochen, hat er gesagt. Er hat mich Champ of Journalism genannt. Allein damit gehe ich schon ein in die Geschichte. Wir haben versucht, dich zu erreichen. An der Rezeption behaupteten die, einen Harry Reschke nicht zu kennen. Der einzige Deutsche sei dieser Siebmann, sagen die. Stefan war ganz nervös an seinem Geburtstag, immer in der Nähe des Telefons. Er konnte gar nicht richtig Spaß haben mit seinen Freunden. Er hat immer auf deinen Anruf gewartet. Ist er denn jetzt da? Beim Training. Wie immer dienstags und donnerstags. Ingrid, hast du diesem Siebmanns erzählt von der Sache zwischen Stefan und mir? Dass das niemand erfährt, wenn ich in Therapie gehe, hatten wir abgemacht. Warum bist du nicht mehr im Hotel, Harry? Die führen irgendwas im Schilde. Der Siebmanns ist überall. Wie eine Spinne hat er sein Netz gesponnen um mich. Steckst du mit dem unter einer Decke? Fang nicht wieder damit an. Der muss irgendwie spitz gekriegt haben, wie groß das ist, woran ich arbeite. Für den Jungen. Reiß dich zusammen, bitte. Die lassen nicht locker. Einer von den Engländern, die gestern angekommen sind, hat Big Black, den Kerl hier, der die Trommeln schlägt, den Ali hat aus Los Angeles einfliegen lassen, gefragt, wie diese Trommeln genannt werden. Big Black hat gesagt, Conga Drums. Der Engländer hat verstanden, Congo Drums. Also hat er seinen Artikel nach London durchgegeben mit dem Fernschreiber, in dem Big Blacks Congo Drums erwähnt wurden. Aber was kam in England an? Was ist passiert auf dem Weg von Kinshasa nach London? Aus den Congo Drums wurden Zaire Drums. Zaire Drums. Ihr könnt nicht mal furzen, ohne dass unser Freund Mandungo mithört oder mitliest. Ali hebt im Abendlicht ein Kindtuch, das die Arme und Beine von sich streckt, als sei es im größten Glück. Hinter ihnen rast ein Schnellboot den Zaire hinauf. Das Geräusch seines Motors wie das Brummen einer Fliege vom Wind herübergetragen, mal stärker, mal schwächer. Ali Boumaye, Ali Boumaye. Ali, töte ihn, rufen die Kinder, die Frauen, die Männer. Es ist der Abend vor dem Kampf. Ali wirkt in diesem Licht wie ein natürlicher Bestandteil der Welt. Etwas, das einfach da ist, an dem es keinen Zweifel gibt. Jemand, der diese Welt niemals verlassen wird, sie niemals betreten hat. Ali hebt die Hand zum Gruß, nachdem er das Kind abgesetzt hat und mich entdeckt. Ich grüße zurück, indem ich den linken Arm mit geballter Faust hebe. Ali lacht. You are the best, Harry, ruft er. You are the best. Er blickt auf vom Papier und sieht zu mir. Er hebt den Daumen. Dundee lacht und schüttelt den Kopf. Von den Kollegen blicken manche offen zu mir, manche verstohlen. Siebmanns, denke ich. Was spielst du hier für ein Spiel mit meinen Klamotten und meiner Frisur? Die Ingrid hat dir doch nicht meine Lederjacke gegeben. Das würde sie doch nicht machen. Mr. Siebmanns? Leave me, keine Zeit, leave me. Snow! Hier ist der Anschluss von Harry Reschke und Familie. Bitte Ihren Namen, Ihre Nummer, Ihre Nachricht. Wir rufen zurück. Einmal brannte der Dschungel, die Steppe, das Land. Die Flammen drängten, vom Wind getrieben. Die Tiere versuchten, sich vor den Flammen im Fluss in Sicherheit zu bringen. Der Schildkröte. Aber war der Panzer so schwer? Die Löcher im Boden zu tief für ihre kurzen Beine? Die umgefallenen Baumstämme zu hoch, als dass sie hätte fliehen können vor dem Inferno? Da überholte sie die Hyäne. Und die Schildkröte fragte sie: Kannst du mich retten? Aber die Hyäne rannte einfach weiter, um sich in Sicherheit zu bringen vor den Flammen. Da überholte der Leopard die Schildkröte und sie fragte: Kannst du mich retten? Und der Leopard hielt an, nahm die Schildkröte ins Maul und kletterte mit ihr auf einen hohen Baum und legte sie in die oberste Astgabel und sprang davon. Die Flammen kamen und krochen den Baum hinauf, senkten den Rand des Panzers der Schildkröte an, aber sie überlebte. Als das Feuer erloschen war, kam der Leopard zurück, kletterte auf den Baum, nahm die Schildkröte ins Maul und trug sie herab. Herr Reschke, Sie sehen nicht glücklich aus. Sie schlafen zu wenig. Alles gut, Herr Mandungu, alles gut. Wenn Sie ein Geschenk für Ihren Sohn brauchen, kommen Sie. Ich weiß, wo Sie etwas ganz Besonderes finden. Es wird nicht leicht, das Vertrauen zwischen Ihnen wieder aufzubauen. Aber die Liebe zwischen Vater und Sohn ist stark. Kommen Sie, kommen Sie. Ich rufe meinen Fahrer. Mandungus Mercedes-Benz 500 SL ist ausgestattet mit weichem, glattem, braunem Leder. Die Scheiben getönt. Geräuschlos rollt er durch die farblosen Straßen Kinshasas. Vorbei an den Baustellen, den größten in Kränen. In den Wochen, die ich hier bin, habe ich nie einen Arbeiter gesehen auf einem der Gerüste. Inmitten einer großen Kreuzung eine kleine Ausgabe des Eiffelturms. Mindestens 150 Meter hoch. Die Spitze fehlt. Ein paar Streben ragen in den Himmel. Ich will Mandungu fragen, was das sein soll, aber er winkt ab und schüttelt den Kopf, bevor ich den Mund aufmachen kann. Frauen sitzen am Straßenrand. Vor ihnen türmen sich Tüten mit blendend weißem Maniokmehl. Wohin fahren wir? Sind gleich da. Warten Sie. Wir halten am Rand eines großen, leeren Platzes, den ein Flachbau am hinteren Ende begrenzt, der sonst von Bäumen umstanden ist. Mandungu steigt aus und ich folge ihm. Er holt tief Luft. In der Fensterfront des Flachbaus spiegelt sich die Sonne. An manchen Tagen, wenn mich eine Sehnsucht drückt, lasse ich mich hierher fahren. Dann steige ich aus dem Wagen, lehne mich an den Kotflügel und halte mir die Ohren so fest zu, wie ich nur kann, bis ich nur das Rauschen meines Blutes höre, das Schlagen meines Herzens. Dann warte ich. Manchmal dauert es nur wenige Minuten, manchmal eine Viertelstunde, manchmal eine halbe. Aber immer steigen irgendwann Stimmen in mir auf, die im gurrenden Singsang der Leipziger zu erzählen beginnen. Vom gefrorenen Wasser im Klo auf halber Treppe im Winter. Von dem Ruß an ihren Scheiben, wenn der Wind aus Richtung Meuselwitz bläst. Vom Nachdenken über Christa T. Dann bin ich für den Moment zurück am Augustusplatz in Leipzig. Dann quietscht irgendwo die Straßenbahn, die vom Rossplatz herab Richtung Hauptbahnhof fährt. Dann rieche ich das Bier im morgendlichen Atem eines Arbeiters, der über die Straße zum neuen Postamt eilt. Es ist lange her, dass ich in Leipzig war. Aber mit ein wenig Fantasie. Machen Sie sich nicht lustig über mich. Ich weiß, dass es abwegig ist, sich hier mitten im Wahnsinn von Kinshasa wie am Augustusplatz in Leipzig zu fühlen. Ich bin ein Romantiker, aber kein Dummkopf. Genau hier in der Mitte des Platzes, da vorne, zappelte vor 8 Jahren Evariste Kimba, 20 Minuten lang am Galgen. Seine Fersen schlugen im Todeskampf immer und immer wieder an den Rand der Klappe. 20 Minuten lang pock, pock, pock, pock, pock, pock. 100.000 Menschen schauten bei der Hinrichtung zu. 100.000 Menschen hörten das Pocken seiner Fersen. 100.000 Menschen können das Pocken seiner Fersen nicht mehr vergessen. Aber 100.000 Menschen erinnern sich nicht mehr an den Namen Evariste Kimba. Warum haben wir Evariste Kimba mit solch einem Spektakel erhängt? Warum nicht? Hätten wir den von Ihnen so verehrten Patrice Lumumba mit dem gleichen Spektakel erhängt? Warum nicht? Seien Sie keine Enttäuschung. Nehmen Sie sich nicht so wichtig. Versuchen Sie nicht zu verstehen, was hier passiert. Heiße Nacht. Kinshasa ist angefüllt mit den Stimmen Tausender, die auf den Bürgersteigen, den unbefestigten Seitenstreifen im Stadion zuströmen. Die Blitze über dem Kongo sind nah, kommen näher. Die Menschen zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das Donnern aber klingt noch fern. Die Regenzeit hat stillgehalten, damit Ali und Forman aufeinandertreffen können. In der Arena unter freiem Himmel, in der 100.000 Menschen rufen werden, Ali Boumaye, Ali, töte ihn. Hinter dem Tresen der Bar des Intercontinental-Hotels spült der Barkeeper Gläser, lächelt und schüttelt den Kopf. Ob er traurig sei, den Kampf zu verpassen, fragt ihn Norman Mailer, der sich hier mit einer Gruppe amerikanischer Journalisten betrinkt. Ihre Gesichter sind rot, vom Alkohol, von der Spannung, von der Angst um Ali, dass der Riese Forman ihn totschlägt. Der Barkeeper schüttelt den Kopf und lacht. Nein, nein. Hier war gestern ein Deutscher. Er hatte einen Würfelbecher und Würfel in der Hand. Die hat er im Casino mitgehen lassen. Er hat die ganze Zeit geflüstert. Ich denke, der führt Selbstgespräche. Der Deutsche bestellt sich einen Old Fashioned und beginnt zu würfeln. Und am Anfang scheint es gut für ihn zu laufen. Einmal jubelt er laut und trommelt auf den Tisch. Genau 28 Runden würfelt er, dann hört er auf. Der trinkt den Old Fashioned in einem Zug, kauft eine ganze volle Flasche Bourbon. Er spricht plötzlich nicht mehr, schüttelt nur hin und wieder den Kopf, betrachtet einen Zettel, auf dem er nach jeder Runde eine Notiz gemacht hat. Viermal die Eins. Und was haben Sie denn gewürfelt? Meine Zähne. Ist Ihre Partie mit den Würfeln nicht gut ausgegangen? 10 Zähne habe ich verloren. Davon 3 Schneidezähne. Das sieht alles normal aus in Ihrem Mund. Ich musste erst noch abgeben. An wen? An den Ndoki. Ich sehe keinen Ndoki. Die gibt's doch gar nicht. Doch. Der ist schon vorgegangen. Der wartet in meinem Zimmer mit der Zange. Den habe ich mir eingefangen. Der war immer hier. Mailer und die amerikanischen Journalisten trinken ihre Drinks aus. Sie sind aufgeregt wie Kinder. Sie haben schon viele Kämpfe erlebt, viele Kämpfe beschrieben. Champs kommen und gehen sehen. Aber heute Nacht, heute Morgen, wenn um 4 Uhr in der Früh Muhammad Ali gegen George Foreman antritt, wird ihr Herz schlagen wie das eines Schuljungen, der das hübsche Mädchen aus der Parallelklasse zum Eis einladen will. Norman Mailer, der eine Wette verloren hat, bezahlt die Drinks. Die anderen gehen zur Tür. Mailer muss sich bücken, um seinen Schuh zu binden. In den Fasern des hochflorigen Teppichs entdeckt er etwas Weißes, an dem getrocknetes Blut klebt. Er braucht eine Weile, um zu kapieren, dass das ein Zahn ist. Von einem Menschen. Ein Backenzahn. Er hebt ihn auf und betrachtet ihn im indirekten Licht der Bar. Das goldene Inlay auf der Kauffläche glänzt. Er hört seinen Namen. Der Wagen steht bereit für die Fahrt nach Nsele, wo sie Muhammad Ali und sein Team treffen wollen, um mit ihnen gemeinsam ins Stadion zu fahren. Er wirft den Backenzahn in den Aschenbecher auf dem Tresen und verlässt die Bar. Eine gute Nacht, ein Opfer zu bringen. Eine gute Nacht, um zu tanzen. Zaire 74. Kommt schnell, aber nähert euch vorsichtig. Hörspiel von Patrick Findeis. Sie hörten als Harry Reschke Carlo Ljubeck, Bula Mandungu Marek Harloff, Ingrid Reschke Friederike Ott, Hans Buchholdt, Michael Schütz, Bill Cardoso, Florian von Manteuffel, Barkeeper, Sebastian Miro, Zollbeamtin, Isabelle de May. Ton und Technik Daniel Sänger und Sonja Röder. Regieassistenz Konstanze Renner. Musik Tarwater. Regie Kai Green. Produktion Südwestrundfunk 2018. Ja? Die Schildkröte bedankt sich beim Leoparden und sagt: Halt still. Ich will dir etwas schenken. Und sie malt dem Leoparden die schönsten Punkte auf den Pelz, sodass die Tiere und die Menschen fortan von der Schönheit des Leoparden schwärmen und sagen: Siehe da, der Leopard. Wie ist er schön. Und die Hyäne wird neidisch und geht zur Schildkröte und bittet sie, ihr ebenfalls so schöne Punkte auf das Fell zu malen. Die Schildkröte lächelt und sagt: Komm nur her, dann bemale ich dir deinen Pelz schön. Harry, hast du hier aufs Band gesprochen? Aber dieser Mandungu, statt der schönen Punkte malt sie hässliche Flecken auf. Und seitdem sagen die Menschen, sehen sie eine Hyäne: Schaut, wie hässlich das Fell gemustert ist. Das ist die Hyäne. Das ist die Hyäne. Harry, wo bist du? Das ist die Hyäne. Dramaturgie Andrea Oetzmann.